ist alles, was mal war. Sie war so klar wie Eis, so rot wie wilder Wein. In mir brannte ein Verlangen, du wirst mein. Ich halte.